Zunächst die Übersicht. Bundeskanzler Kohl hat dem sowjetischen Außenminister Schewardnadse eine eingehende Prüfung der jüngsten Abrüstungsvorschläge von Staats- und Parteichef Gorbatschow zugesagt. Nach etwa 100 Tagen beendeten die inhaftierten Terroristen aus der Rote Armee-Fraktion ihren Hungerstreik. Die Bundesregierung will ihre Mittel für Aussiedler und Langzeitarbeitslose aufstocken. Die Meldungen nun im Einzelnen. Bundeskanzler Kohl hat sich optimistisch geäußert, dass der bevorstehende Besuch des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow in der Bundesrepublik Deutschland ein Erfolg wird. Nach einer Unterredung mit dem Moskauer Außenminister Schewardnadse sagte Kohl am Nachmittag vor Journalisten in Bonn, mit der Grundsatzerklärung, die bei der Gorbatschow-Visite unterzeichnet werden solle, könne ein neues Kapitel in den beiderseitigen Beziehungen aufgeschlagen werden. Allerdings gäbe es noch einige Probleme bei der Einbeziehung Berlins in bilaterale Abkommen. Der Bundeskanzler sagte eine genaue Prüfung der jüngsten Abrüstungsvorschläge von Gorbatschow zu. Gegenüber Schewardnadse sei von ihm darauf hingewiesen worden, dass die NATO bereits 2400 nukleare Sprengköpfe einseitig abgebaut habe. Der sowjetische Außenminister hatte bei seiner Ankunft in Bonn den Wunsch der UdSSR nach einer dritten Nulllösung bei den Nuklearwaffen bekräftigt. Die NATO hat zurückhaltend auf die jüngsten Abrüstungsvorschläge der Sowjetunion im nuklearen Bereich reagiert. In Brüssel begrüßten die Außenminister des westlichen Bündnisses heute zwar die neuen Initiativen Moskaus, bezeichneten sie jedoch gleichzeitig als nicht ausreichend, um Verhandlungen über eine Reduzierung der atomaren Kurzstreckenraketen in Europa in Gang zu setzen. Der amerikanische Außenminister Baker nannte das Angebot der UdSSR, 500 Atomsprengköpfe abzuziehen, einen richtigen, aber zu kurzen Schritt. Bei einem Gespräch Bakers mit Bundesaußenminister Genscher am Rande des Treffens wurde ferner deutlich, dass die Differenzen zwischen Bonn und Washington über die Frage der nuklearen Kurzstreckenraketen weiterhin fortbestehen. Beide Seiten hoffen allerdings auf eine Lösung noch vor dem NATO-Gipfel Ende Mai. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der offene Dissens innerhalb des nordatlantischen Bündnisses in der Frage einer neuen Kurzstreckenrakete löste lange bei der östlichen Führungsmacht keine hörbaren Reaktionen aus. Der Besuch von US-Außenminister Baker in Moskau bot Michail Gorbatschow eine gute Gelegenheit, erneut die Initiative im Abrüstungsdialog zu ergreifen, und er tat es. Dies war auch vom Zeitpunkt her umso klüger gewählt, als das Angebot zum Abzug von 500 atomaren Sprengköpfen und der Vorschlag einer beiderseitigen deutlichen Truppenreduzierung unmittelbar vor einer Rede von Präsident Bush kam, der heute Abend, zumindest in Ansätzen, seine künftige Strategie gegenüber der Sowjetunion erläutern will. Das Echo auf den Gorbatschow-Vorstoß fiel insgesamt positiv aus, wenn auch mit Einschränkungen. Wir berichten darüber aus Brüssel, wo James Baker seine NATO-Kollegen informierte, und aus Bonn. Die Ost-West-Beziehungen unter dem Blickwinkel des KSZE-Prozesses in Sachen Informationsfluss waren Gegenstand einer Konferenz in London, die heute zu Ende ging. Wir ziehen Bilanz. Mit den Problemen der Verbrechensbekämpfung und Verhütung im kommenden Europa des grenzfreien Binnenmarktes befassten sich die EG-Innenminister. Auch dazu ein Beitrag. Das traditionelle Pfingsttreffen der FDJ in Ost-Berlin wird uns beschäftigen und der offene Konflikt in der Weltgesundheitsorganisation über die Aufnahme der PLO. Zunächst aber die überraschende Ankündigung vom Abbruch des Hungerstreiks der RAF-Häftlinge. Gestern hatte es noch so ausgesehen auf der Pressekonferenz der Vertrauensanwälte, als seien die Lösungsmöglichkeiten erschöpft, der greifbare Kompromiss am Widerstand unionsregierter Länder gescheitert. Da musste man nach 72 Tagen Hungerstreik in einigen Fällen mit dem Schlimmsten rechnen. Und nun die Mitteilung des nordrhein-westfälischen Justizministers Krumsiek. Aus Bonn, Alfred Schröder. Nach 100 Tagen Hungerstreik der RAF-Häftlinge wurde das Ende dieser Aktion mit Erleichterung aufgenommen, auch von Seiten der CDU-CSU. Zugleich warnte der Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Rudolf Kraus, vor der terroristischen Gefahr und vor der Bereitschaft, dass der Rechtsstaat, so der CSU-Politiker, einigen kriminellen Gewalttätern nachgibt. In Reaktionen wurde vielfach betont, dass der Hungerstreik der Versuch gewesen sei, den Staat zu erpressen. Hier in Bonn wird erwartet, dass die Diskussion darüber weitergehen wird, ob die Bereitschaft der SPD-regierten Länder zur Bildung von kleinen Häftlingsgruppen ein Akt politischer Vernunft oder der Beweis von Erpressbarkeit war. Das überraschende Ende des Hungerstreiks wurde vom nordrhein-westfälischen Justizminister Rolf Krumsig so verkündet. Mein Staatssekretär hatte heute Morgen ein 2,5-stündiges Gespräch mit der Gefangenen Schulz, die zurzeit in der Justizvollzugsanstalt Frontenberg ist. In dieses Gespräch hinein haben telefoniert Frau Eckes und Herr Pohl. Alle drei haben sich der Auffassung und der Abstimmung versichern wollen. Das hat dann dazu geführt, dass die Frau Schulz im Einvernehmen mit Herrn Pohl uns gegenüber erklärt hat, dass der Hungerstreik bundesweit abgebrochen wird. Die Frau Schulz hat dann auch das erste schon zu sich genommen. Mein Staatssekretär hat dann erklärt, dass im Laufe der nächsten Woche die drei bei uns einsitzenden weiblichen Gefangenen, nämlich Frau Schulz, Frau Jakobsmeier und Frau Hoffmann, in Köln-Ossendorf zusammengeführt werden, und zwar mit anderen Gefangenen im Normalvollzug. Die Frau Schulz kommt dazu, sobald ihr Gesundheitszustand das zulässt. Und wir werden dann zwei weitere Gefangene hinzutun, von denen wir noch nicht wissen, wer es ist, weil die auch unter Umständen noch nicht rechtskräftig verurteilt sind. Darüber muss noch verhandelt werden. Unklar blieb zunächst noch, warum nun plötzlich möglich wurde, was wochenlang unerreichbar schien. Minister Krumsig ging davon aus, dass nun auch weitere SPD-regierte Länder dem Beispiel Nordrhein-Westfalens folgen werden. Ich kann nur Erklärungen für Nordrhein-Westfalen abgeben und ich weiß von meinen Kolleginnen in Berlin und in Schleswig-Holstein, dass sie ihrerseits nun auch wohl diese Zusammenführung umsetzen werden. Unklar ist auch, ob nun die CDU-regierten Bundesländer einlenken werden. Der Kompromissvorschlag der Häftlinge, der noch vor 3 Tagen abgelehnt worden war, sah eine Einbeziehung aller Häftlinge vor. Die Häftlinge scheinen aber nun von dieser Forderung abgerückt zu sein. Dazu Minister Krumsig. Ich bin sehr froh darüber, dass Einsicht und Vernunft und humanitäre Überlegungen bei allen Beteiligten und Verantwortlichen sich durchgesetzt haben. Und ich bin sicher, dass meine Kollegen in CDU-CSU-regierten Ländern auch daraus ihre Konsequenzen ziehen werden. Die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Antje Vollmer, die sich für eine Zusammenlegung besonders eingesetzt hatte, sagte, ihre Erleichterung sei mit viel Verbitterung gemischt. Der Preis für den langen Verlauf des Hungerstreiks sei zu hoch gewesen. Der Abrüstungsvorschlag des sowjetischen Staats- und Parteichefs setzt neue Akzente für die NATO-interne Diskussion über die Kurzstreckenraketenfrage, besonders den deutsch-amerikanischen Dissens. So waren die Korrespondenten im NATO-Hauptquartier heute beim Außenministertreffen auch gespannter, ob hier neue Töne zu hören sein würden, denn hinsichtlich der Wertung des Gorbatschows-Angebots, das US-Außenminister Baker schon auf dem Weg nach Brüssel als gut, aber unzureichend bezeichnet hatte. Michael Stabenow berichtet. In der Bewertung der jüngsten Moskauer Gespräche ihres amerikanischen Amtskollegen James Baker waren sich die heute in Brüssel anwesenden Außenminister der Allianz grundsätzlich einig. Es seien konstruktive, nützliche und produktive Unterredungen gewesen, sagten Baker und Bundesaußenminister Genscher in wortwörtlicher Übereinstimmung auf ihren getrennten Pressekonferenzen. Auch dass Michael Gorbatschows gestrige Ankündigungen zur einseitigen Abrüstung bei den nuklearen Kurzstreckenwaffen, aber auch im Hinblick auf die Herstellung eines konventionellen Gleichgewichtes in Europa zwar in die richtige Richtung gingen, aber noch nicht der rüstungspolitischen Weisheit letzter Schluss seien, darin stimmte man überein. So betonten Genscher und Baker, Moskau gehe mit seinen jüngsten Ankündigungen auf Anliegen ein, die die Allianz bereits seit langem formuliert habe. Dieser grundsätzliche Konsens war es wohl auch, der Bundesaußenminister Genscher nach Abschluss der NATO-Tagung heute sagen ließ, sie sei von großer Harmonie geprägt gewesen. Ob diese Zuversicht allerdings auch im Hinblick auf den kommenden NATO-Gipfel Ende des Monats hier in Brüssel gerechtfertigt ist, bleibt heute noch unklar. Im deutsch-amerikanischen Streit um Verhandlungen über die nuklearen Kurzstreckenarsenale in Europa scheinen sich Baker und Genscher nicht näher gekommen zu sein, auch wenn Baker nach dem rund 50-minütigen Tête-à-Tête mit seinem deutschen Amtskollegen meinte, er hoffe, Verständnis für die amerikanische Haltung gefunden zu haben. Beide Politiker stellten klar, sie würden versuchen, bis zum NATO-Gipfel zu einem für beide Seiten tragbaren Kompromiss zu gelangen. Genscher machte keinen Hehl daraus, dass er sich durch die jüngsten Ankündigungen aus Moskau trotz aller Einschränkungen ermutigt sieht. Ich sehe in diesen Ankündigungen eine Reaktion auf das beharrliche Bemühen der Bundesregierung, einen Abbau der sowjetischen Überlegenheit im Bereich der Kurzstreckensysteme zu erreichen. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass man zunehmend in Moskau versteht, dass wir uns durch die große Überlegenheit in diesem Gebiet bedrückt fühlen und dass es wichtig ist, zur Herstellung stabiler Verhältnisse in Europa diese Überlegenheit abzubauen. Unter diesem Gesichtspunkt ist das ein Schritt in die richtige Richtung, was zu den nuklearen Kurzstreckensystemen erklärt worden ist. Auffallend war, dass der amerikanische Außenminister möglichen Verhandlungen mit Moskau über die Verringerung der Kurzstreckenarsenale keine kategorische Absage erteilte. Bevor man freilich über Verhandlungen sprechen könne, müssten zunächst die Überlegenheit des Ostens bei den nuklearen, aber auch den konventionellen Waffen verringert werden. Gerade die konventionelle Überlegenheit zu Baker sei ja mit ein entscheidender Grund dafür, dass der Westen auf bodengestützte Kurzstreckenraketen angewiesen sei. Mit dem Echo von Bundesregierung und Parteien in Bonn nun Peter Heinemann. Die Koalitions- und Oppositionsparteien in Bonn begrüßten durchweg die neue Abrüstungsofferte aus Moskau. In der Bundeshauptstadt gab es also ein positives Echo, doch die Interpretationen und Folgerungen waren unterschiedlich. So ließ Bundeskanzler Kohl für sich durch seinen Regierungssprecher Minister Hans Klein erklären: Die neuesten sowjetischen Abrüstungsvorschläge gehen nach bisher bekannt gewordenen Einzelheiten in die richtige Richtung. Ich sehe darin auch ein Ergebnis meiner sowohl in Moskau als auch in den Regierungserklärungen aufgestellten Forderungen an die Sowjetunion, ihre krasse Überlegenheit sowohl bei den konventionellen Streitkräften als auch bei den nuklearen Kurzstreckensystemen abzubauen. Für die Bonner Sozialdemokraten reagierte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Horst Ehmke mit den Worten, während die NATO im Streit liege, habe Gorbatschow wieder einmal gehandelt. Wenn Gorbatschow mit seinen Vorschlägen jetzt nicht beim Wort genommen werde, so der SPD-Sicherheitspolitiker, riskiere die NATO ein weiteres Stück ihrer Glaubwürdigkeit. Die Bundesregierung habe, nach Ehmkes Auffassung, es nun in der Hand, dafür zu sorgen, dass dies nicht geschehe. Alfred Dregger, CDU-CSU-Fraktionsvorsitzender, der sich in den letzten Tagen immer wieder mühte, den Raketenstreit in seiner Fraktion beizulegen, gelangte zu der Ansicht, dass der Abbau von 500 sowjetischen atomaren Sprengköpfen an der außerordentlichen Überlegenheit der Sowjetunion im atomaren Kurzstreckenbereich nichts ändern werde. Ebenso wenig wie an der sich daraus ergebenden Sonderbedrohung Zentraleuropas und insbesondere Deutschlands. Für die Grünen brachte es deren Abgeordneter Alfred Mechtersheimer auf die Kurzformel, die Bundesregierung laufe mit hängender Zunge Gorbatschows Vorschlägen hinterher. Ihr bliebe nichts anderes übrig, als sich auf eine dritte Nulllösung einzustellen. Ganz anders sah das für die CSU, deren außenpolitischer Sprecher Ort Wien-Lowak. Er wertete die Ankündigung Gorbatschows als Erfolg ständigen westlichen Drängens. Zugleich aber bemängelte Lowak, dass Gorbatschow noch lange nicht in ausreichender Weise reagiere. Das wiederum glaubt nur nicht der SPD-Abrüstungsexperte Egon Bahr. Nach seiner Meinung mache Gorbatschows Angebot deutlich, dass der Westen keine neuen Raketen brauche, um Moskau verhandlungsbereit zu machen. Abrüstungswille und Abrüstungsfähigkeit des Westens, so Egon Bahr, stünden jetzt auf dem Prüfstand. Olaf Feldmann, FDP, erkennt keine sensationellen Vorleistungen, aber Verhandlungsbereitschaft und Abrüstungswillen bei den Sowjets. Der amerikanische Präsident Bush hat vom sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow weitere innen- und außenpolitische Reformen verlangt. In seiner ersten großen Rede zum Ost-West-Verhältnis seit seinem Amtsantritt im Januar forderte Bush heute vor Studenten der Universität College Station im US-Bundesstaat Texas Gorbatschow auf, den eisernen Vorhang einzureißen. Zugleich zeigte er sich von den bisherigen Reformen in der UdSSR beeindruckt und betonte, er werde diese Änderungen in einer neuen amerikanischen Politik berücksichtigen. Ziel sei es dabei, die Sowjetunion in die Staatengemeinschaft zurückzuführen. Weiter meinte der Präsident, die westliche Allianz werde auf Reformen in der UdSSR positiv reagieren. so wolle er sich im US-Kongress dafür einsetzen, Moskau im Handel mit den USA die Meistbegünstigungsklausel zu gewähren. Voraussetzung dafür sei, dass die sowjetischen Auswanderungsgesetze dem internationalen Standard angepasst würden. Gleichzeitig machte Bush klar, dass er noch nicht überzeugt sei von der Dauerhaftigkeit der von Gorbatschow begonnenen Umgestaltung und sagte weitere Wachsamkeit der USA zu. Er forderte von der UdSSR politischen Pluralismus und Respektierung der Menschenrechte. Außerdem verlangte Bush einen Abbau der Überlegenheit des Warschauer Paktes bei konventionellen Waffen und rief zur Kooperation im Umweltschutz und bei der Lösung regionaler Konflikte auf. Bundeskanzler Kohl will die jüngsten Abrüstungsvorschläge der UdSSR im nuklearen Bereich genau prüfen. Die Angebote bestärkten ihn in seiner Auffassung, die NATO auf Ost-West-Verhandlungen über eine Verringerung der Kurzstrecken-Atomraketen auf gemeinsame Obergrenzen festzulegen, sagte Kohl heute in Bonn nach seinem Treffen mit dem sowjetischen Außenminister Schewardnadze. Eine dritte Nulllösung, wie Moskau sie wünscht, lehnte der Kanzler jedoch erneut ab. Schewardnadze zeigte sich enttäuscht über die zurückhaltende amerikanische Reaktion auf die Abrüstungsvorschläge seines Landes. Mit Blick auf den bevorstehenden Besuch des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow in Bonn zeigte sich der Kanzler zuversichtlich, dass bis dahin noch offene Fragen ausgeräumt würden. Einige Probleme gäbe es weiterhin bei der Einbeziehung Berlins in bilaterale Abkommen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist fast nicht mehr überraschend. Gestern präsentierte die Sowjetunion ihre jüngste Abrüstungsinitiative. Mit dem Moskauer Vorschlag, einseitig 500 Sprengköpfe atomarer Kurzstreckenwaffen abzuziehen, wurde die amerikanische Position, über diese Waffen nicht zu verhandeln, nicht gerade einfacher. Genugtuung empfindet dagegen die Bundesregierung, die so bald wie möglich über diese Raketen verhandeln will. Wir informieren Sie über die Gespräche, die der amerikanische Außenminister Baker nach seiner Rückkehr aus Moskau im NATO-Hauptquartier in Brüssel führte, dazu auch ein Gespräch mit NATO-Generalsekretär Wörner. In Bonn traf am Nachmittag der sowjetische Außenminister Schewardnadze ein, in den Gesprächen, die eigentlich zur Vorbereitung des Gorbatschow-Besuches im Juni dienen sollten, ging es natürlich zunächst um die Raketen. Dazu ein Bericht, ebenso aus den Vereinigten Staaten, wo Präsident Bush am Abend darlegte, wie er sich die sowjetisch-amerikanischen Beziehungen in der Zukunft vorstellt. Weiter im Programm unter anderem Beiträge über das Treffen der EG-Innenminister in Madrid und über das Ende des Hungerstreiks der RAF-Häftlinge. Wir beginnen in Brüssel. Dort traf heute der amerikanische Außenminister Baker ein. Baker kam aus Moskau. Auf die neuerlichen sowjetischen Abrüstungsankündigungen hatte Baker gestern zunächst zurückhaltend reagiert. Das war in Brüssel nicht anders, auch wenn die NATO, hier ist man sich einig, die Zeichen aus dem Osten vorsichtig optimistisch deutet. Informationen aus der belgischen Hauptstadt von Michael Stabenow. In der Bewertung der jüngsten Moskauer Gespräche ihres amerikanischen Amtskollegen James Baker waren sich die heute in Brüssel anwesenden Außenminister der Allianz grundsätzlich einig. Es seien konstruktive, nützliche und produktive Unterredungen gewesen, sagten Baker und Bundesaußenminister Genscher in wortwörtlicher Übereinstimmung auf ihren getrennten Pressekonferenzen. Auch dass Michael Gorbatschows gestrige Ankündigungen zur einseitigen Abrüstung bei den nuklearen Kurzstreckenwaffen, aber auch im Hinblick auf die Herstellung eines konventionellen Gleichgewichtes in Europa zwar in die richtige Richtung gingen, aber noch nicht der rüstungspolitischen Weisheit letzter Schluss seien, darin stimmte man überein. So betonten Genscher und Baker, Moskau gehe mit seinen jüngsten Ankündigungen auf Anliegen ein, die die Allianz bereits seit langem formuliert habe. Dieser grundsätzliche Konsens war es wohl auch, der Bundesaußenminister Genscher nach Abschluss der NATO-Tagung heute sagen ließ, sie sei von großer Harmonie geprägt gewesen. Ob diese Zuversicht allerdings auch im Hinblick auf den kommenden NATO-Gipfel Ende des Monats hier in Brüssel gerechtfertigt ist, bleibt heute noch unklar. Im deutsch-amerikanischen Streit um Verhandlungen über die nuklearen Kurzstreckenarsenale in Europa scheinen sich Baker und Genscher nicht näher gekommen zu sein, auch wenn Baker nach dem rund 50-minütigen Tête-à-Tête mit seinem deutschen Amtskollegen meinte, er hoffe, Verständnis für die amerikanische Haltung gefunden zu haben. Beide Politiker stellten klar, sie würden versuchen, bis zum NATO-Gipfel zu einem für beide Seiten tragbaren Kompromiss zu gelangen. Genscher machte keinen Hehl daraus, dass er sich durch die jüngsten Ankündigungen aus Moskau trotz aller Einschränkungen ermutigt sieht. Ich sehe in diesen Ankündigungen eine Reaktion auf das beharrliche Bemühen der Bundesregierung, einen Abbau der sowjetischen Überlegenheit im Bereich der Kurzstreckensysteme zu erreichen. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass man zunehmend in Moskau versteht, dass wir uns durch die große Überlegenheit in diesem Gebiet bedrückt fühlen und dass es wichtig ist, zur Herstellung stabiler Verhältnisse in Europa diese Überlegenheit abzubauen. Unter diesem Gesichtspunkt ist das ein Schritt in die richtige Richtung, was zu den nuklearen Kurzstreckensystemen erklärt worden ist. Auffallend war, dass der amerikanische Außenminister möglichen Verhandlungen mit Moskau über die Verringerung der Kurzstreckenarsenale keine kategorische Absage erteilte. Bevor man freilich über Verhandlungen sprechen könne, müssten zunächst die Überlegenheit des Ostens bei den nuklearen, aber auch den konventionellen Waffen verringert werden. Gerade die konventionelle Überlegenheit zu Baker sei ja mit ein entscheidender Grund dafür, dass der Westen auf bodengestützte Kurzstreckenraketen angewiesen sei. Vor der Sendung hatte ich Gelegenheit, mit NATO-Generalsekretär Manfred Wörner ein Gespräch über den Tag in Brüssel aufzuzeichnen. Der sowjetische Staats- und Parteichef hat eine einseitige Abrüstung bei den nuklearen Kurzstreckenwaffen in Europa angeboten. Ist das, Herr Wörner, für die NATO genug, um dann auch über solche Waffen zu verhandeln? Zunächst einmal ist es eine gute Bewegung, da gibt es überhaupt keine Frage. Das muss man begrüßen, wenngleich es natürlich weit hinter dem zurückbleibt, was die NATO schon gemacht hat. Wir haben ja in den letzten Jahren 2400 Nuklearwaffen einseitig, und zwar völlig, abgezogen und ausgeschaltet. Und eher 500, und dabei hat er wesentlich mehr. Es bleiben ihm also schätzungsweise immer noch über 8000 über. Das heißt also, das ist ein guter Schritt, den wir auch heute Morgen im Atlantikrat begrüßt haben. Aber er muss weitermachen, damit wir einigermaßen in die Balance kommen. Der amerikanische Außenminister Baker hat aus Moskau kommend seine NATO-Kollegen in Brüssel über die Gespräche mit der sowjetischen Führung informiert. Ist beispielsweise im Gespräch Bakers mit dem deutschen Außenminister Genscher auch eine Annäherung in der ja sehr umstrittenen Frage möglicher Verhandlungen über die Kurzstreckenwaffen zu erkennen? Na gut, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Da müssen Sie Herrn Genscher fragen. Ich habe an diesem Gespräch nicht teilgenommen. Ich habe mit beiden unabhängig gesprochen. Wir haben in den Beratungen nur über die Gespräche in Moskau uns unterhalten, nicht aber über die Frage der Kurzstreckenraketen, die im Bündnis, wie Sie wissen, noch umstritten ist. Also ob Baker und Genscher sich näher gekommen sind, kann ich nicht sagen. Nur allgemein als Generalsekretär des Bündnisses kann ich der Hoffnung Ausdruck geben, dass wir zu einer Lösung kommen. Das scheint mir ganz wichtig und ich sehe durchaus noch Aussichten. Ich jedenfalls werde meinen Teil dazu beitragen. Wie groß sind denn die Aussichten, dass diese Lösung bis zum Gipfel am 29. gefunden werden? Ich bin kein Prophet, ich kann nur sagen, hoffentlich vor dem Gipfel, damit Sie nicht den Gipfel überschatten, der ja eine ganz andere Funktion haben soll, der unsere politische Botschaft für die nächsten Jahre nach draußen tragen soll, der also den Schwerpunkt nicht auf Fragen der Rüstung und der Abrüstung haben soll, sondern auf eben dem Kern des Ost-West-Verhältnisses, auf Menschenrechten, auf Zusammenarbeit, auf Durchlässigmachen von Grenzen und ähnliche mehr, auf unserer Vision Europa und auf den Weg dorthin. Also wenn es bis dahin nicht gelungen sein sollte, zu einer Einigung zu kommen, dann wird das sicher den Gipfel überschatten. Welchen Einfluss mögen die Ankündigungen Gorbatschows auf die in Wien jetzt stattfindenden Abrüstungsgespräche haben? Also ich hoffe einen positiven, denn er hat ja nun endlich im konventionellen Bereich die Zahlen nachgeliefert, die in seinem Vorschlag gefehlt haben. Wir haben ja unseren Vorschlag in einem Stück, wenn Sie wollen, auf dem Tisch gelegt mit Zahlen. Er hat zunächst einmal nur allgemeine Grundlinien beschrieben und hat jetzt die Zahlen nachgeliefert. Im Übrigen jetzt da mal ganz geschickt, denn Damit hat er zweimal eine gute Nachricht, während wir es nur einmal gehabt haben, obwohl er im Kern das Gleiche gemacht hat wie wir. Aber lassen Sie uns nicht über diese Formalien reden. In der Substanz ist es in der Tat so, dass er sich unseren Vorstellungen in zwei Punkten mindestens bemerkenswert angenähert hat, sodass man doch, glaube ich, mit einigem Optimismus auf Wien schauen kann. NATO-Generalsekretär Wörner mit einer Einschätzung der jüngsten sowjetischen Abrüstungsinitiative. Die Offensive des Lächelns aus Moskau traf in Washington bisher auf Schweigen. Nachdem der ehemalige kalte Krieger Ronald Reagan zum Schrecken der Verbündeten, vor allem der Westdeutschen übrigens, nachdem Reagan in Reykjavik kurz davor stand, alle Atomwaffen wegzuverhandeln, nach dieser Erfahrung lässt sich die Bush-Administration Zeit mit einer Aussage darüber, wie sie sich in Zukunft das amerikanisch-sowjetische Verhältnis vorstellt. Kritiker werden ungeduldig und vermuten, das Schweigen solle verbergen, dass sich hier eine Regierung ohne Konzept durchmogele. Umso gespannter warteten die Amerikaner auf die außenpolitische Rede, die Bush am Abend in Texas hielt. Ein Beitrag unseres Korrespondenten Joachim Lenz. Washington hat seine dreimonatige Bestandsaufnahme der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen abgeschlossen. Der Triumph der 40 Jahre währenden Strategie des Containment, der Eindämmung gegenüber der Sowjetunion, gestatte Washington nun, ein mutiges Ziel ins Auge zu fassen. Er könne jetzt den Weg skizzieren im Verhältnis zur Sowjetunion, erklärte Präsident Bush in seiner lang avisierten Rede vor Studenten einer texanischen Universität bei deren Examensfeier. Ziel am Ende dieses Wegs sei für die USA die Wiederaufnahme der Sowjetunion in die Völkergemeinschaft, sofern Moskau auf seinem Weg der Öffnung und der Demokratisierung fortschreitet und international verantwortungsvolles Verhalten unter Beweis stellt. Bush lobte die Veränderungen in der Sowjetunion unter Gorbatschow als hoffnungsvolle und in der Tat bemerkenswerte Anzeichen. Keiner dürfe an Washingtons ehrlichem Interesse an Fortdauer und Erfolg der Perestroika zweifeln. Aber, sagte Bush, der Beginn eines neuen Verhältnisses kann von Moskau nicht schlichtweg deklariert werden. Das muss Moskau sich erst verdienen. Versprechen allein genügten nicht. Zu oft sei das Beständige in der sowjetischen Politik wie die Jahreszeiten der Wandel gewesen. Perestroika aber gebe Hoffnung auf dauerhafte Umkehr Moskau. Jedoch, der Präsident wörtlich, niemand soll zweifeln an unserem ehrlichen Wunsch für den Erfolg der Perestroika. Aber die nationale Sicherheit Amerikas und seiner Verbündeten gründet sich nicht auf Hoffnung. Sie muss auf Taten beruhen. Am Anfang des neuen Wegs bestehen Zweifel und Ungewissheit für Amerika, sagt Bush. Stark und geduldig müsse der Westen bleiben, wenn das Ziel verwirklicht werden solle. George Bush wörtlich, hier ist meine Vision. Ich sehe eine westliche Halbkugel demokratischer, blühender Nationen, nicht länger bedroht durch die sowjetischen Waffen Kubas und Nicaraguas. Ich sehe eine Sowjetunion, die ihre Bande zu terroristischen Nationen wie Libyen löst, die Chinas Unversehrtheit achtet und Japan die nördlichen Territorien zurückgibt. 5 Schritte verlangt Bush von der Sowjetunion, wenn Amerikas Vision Wirklichkeit werden soll. Erstens Truppenreduzierung im Warschauer Pakt. Zweitens das Recht auf Selbstbestimmung für die Nationen Mittel- und Osteuropas, die Aufkündigung der Brezhnev-Doktrin und das Einreißen des Eisernen Vorhangs. Drittens echte und nicht bloß rhetorische Kooperation mit dem Westen zur Lösung regionaler Dispute auf der Welt. Viertens einen dauerhaften politischen Pluralismus und Respekt für die Menschenrechte, die in der Sowjetunion so eindrucksvoll begonnen hätten. Und fünftens, die Sowjetunion soll an der Seite der USA weltweite Probleme wie Drogenmissbrauch und Umweltzerstörung bekämpfen. In Fragen der Rüstungskontrolle findet Moskau im Westen aufgeschlossene Partner. Aber so Bush, Rüstungskontrolle ist kein Selbstzweck. Sie ist ein Mittel, um Amerika Sicherheit zu verschaffen und der Welt Frieden. Im Weltraum werde Washington das Recht auf die Stationierung defensiver Zukunftswaffen sich vorbehalten, sobald diese verfügbar seien. Bush stellt in Aussicht, wenn die sowjetischen Auswanderungsgesetze internationalen Standards angeglichen und entsprechend angewendet würden, werde Amerika der Sowjetunion beim Handel den Status der Meistbegünstigung gewähren, also sowjetische Waren nicht länger mit Strafzöllen belegen. Allerdings dürfe Moskau den Deckmantel des Handels nicht zum Diebstahl westlicher Technologie missbrauchen. Schließlich